Zoll sein sicherer Besiegel. Sie hatten den Bastard halbtot geprügelt. Sein Leib war schon zerfetzt, doch das reichte ihnen nicht. Mit der Dornenkrone auf stellten sie ihn vor das Gerät. Kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm war sein Unterspruch. Kurz darauf mit seinem Kreuz er durch die Straße kam. Ich war der Henker mit dem Hammer, erwartete ihn schon. Doch leider nur drei Nägel für den Judentag. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein. Ich hab's uns ständig, doch, ja, immer ein Gott.